Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe sagte zu Mose, sprich zu den Israeliten. Ihr kommt in ein Land. Dieses Land ist Kanaan. Es gehört euch. Dritter, die Südgrenze beginnt in der Wüste Zin. Sie geht an Edom entlang. Das Tote Meer ist der Anfang der Südgrenze im Osten. Vierter, die Grenze geht südlich vom Skorpionenpass. Sie geht bis Zin. Dann geht sie südlich von Kades Barnea zu Ende. Danach geht sie nach Hazar Adar und Azmon. Fünfter, von Azmon geht die Grenze zum Bach Ägyptens. Sie endet am Meer. Sechster, das große Meer ist eure Westgrenze. Siebter, das ist eure Nordgrenze. Sie geht vom großen Meer bis zum Berg Hor. Achter, vom Berg Hor geht die Grenze nach Hamat. Zedat ist das Ende der Grenze. Neunter, die Grenze geht weiter nach Sifron. Sie endet bei Hazar Enan. Das ist eure Nordgrenze. Zehnter, eure Ostgrenze geht von Hazar Enan nach Sepham. Elfter, von Sepham geht die Grenze hinunter nach Haribla. Das ist östlich von Ayin. Dann geht sie östlich vom See Kinneret entlang. Zwölfter, die Grenze geht weiter zum Jordan. Sie endet am Toten Meer. Das sind alle Grenzen eures Landes. 13. Mose sagte zu den Israeliten, das ist das Land. Ihr bekommt es durch das Los. Jahwe hat es 9,5 Stämmen gegeben. 14. Die Familien von Ruben und Gad haben ihr Land schon. Der halbe Stamm Manasse hat auch sein Land. 15. Diese 2,5 Stämme haben ihr Land. Es ist östlich vom Jordan, bei Jericho. 16. Jahwe sprach wieder zu Mose. 17. Diese Männer sollen das Land verteilen. Es sind Eliasar, der Priester, und Josua, Nuns Sohn. 18. Ein Anführer von jedem Stamm soll helfen. Sie sollen das Land verteilen. 19. Das sind die Namen der Männer. Von Juda ist es Kaleb, Jephunnes Sohn. 20. Von Simeon ist es Samuel, Amihubs Sohn. 21. Von Benjamin ist es Elidab, Kislons Sohn. 22. Der Anführer von den ist Buki, Iglis Sohn. 23. Von Manasse ist es Haniel, Ephods Sohn. Er ist ein Sohn von Josef. 24. Der Anführer von Ephraim ist Kemuel, Ziftans Sohn. 25. Der Anführer von Sebulon ist Elisaphan, Parnachs Sohn. 26. Der Anführer von Issachar ist Paltiel, Asans Sohn. 27. Der Anführer von Asser ist Ahihud, Selomes Sohn. 28. Der Anführer von Naphtali ist Pedahel, Amihuds Sohn. 29. Jahwe sagte diesen Männern, teilt das Land Kanaan. Gebt den Israeliten ihr Erbe.